16 Uhr hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Hier am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Wir haben heute unglaublich intensive Beiträge, deswegen möchte ich sofort einsteigen. Wir haben einen Bericht über einen brutalen Tötung und Gewaltakt der Berliner Polizei gegen einen Menschen aus dem Kongo und eine Gedenkkundgebung, die da stattfand. Das hört ihr gleich als erstes. Wir haben dann einen Beitrag über eine Delegation indigener Frauen, die am 10. Oktober in Berlin waren und sich für die Freiheit von Leonard Peltier eingesetzt haben, einem indigenen Gefangenen, der seit 1976 in den USA festgehalten wird. Und ganz ähnlich von der Informations- und Sachlage einen Bericht über den Gerichtstag des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal, der nach wie vor keine Gerechtigkeit im US-Justizsystem erfährt. Was es damit auf sich hat, das hört ihr alles in der Sendung. Und da wir so knapp an Zeit sind, geht's auch sofort los. Am 6. Oktober 2022 töteten Berliner PolizistInnen Kupo Ilunga Metamu Tumbo. Der ist so schwer von ihm misshandelt worden, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Wenige Tage später gab es am Oranienplatz, am Denkmal der Opfer für Polizeigewalt, eine Kundgebung in Gedenken an ihn. Und als erstes hören wir heute einige Eindrücke von seinem Bruder, der das ganze Geschehen schildert. Unter dem Motto, so viele Einzelfälle haben System, Schluss mit tödlicher Polizeigewalt, haben unterschiedliche Gruppen und Einzelpersonen heute zu dieser Kundgebung hier aufgerufen. Für das Denkmal hier in Gedenken an die Opfer von Rassismus und Polizeigewalt. Seit dem September 2020, also seit das Denkmal hier steht, treffen wir uns immer wieder hier. Es gibt regelmäßig Versammlungen rund um das Thema Polizeigewalt, Rassismus und Gedenken von unten. Wie ihr alle wisst, haben wir heute auch einen sehr spezifischen Anlass, hier zu sein. Deswegen werde ich mich jetzt an dieser Stelle auch kurz halten und direkt das Wort übergeben an Herrn Mutombo. Ich bin Mutombo Mansamba, der Bruder von Meda Mutombo Ilunga Kupa. Am 14. vom letzten Monat bekam mein Bruder Besuch von drei Polizisten, seinen Betreuern, ein Mitarbeiter der Spandauer Bezirksamt. Und es wurde mir gesagt, es kam auch ein Krankenwagen. Und es sollte mein Bruder im Krankenhaus gebracht werden. Mein Bruder leidete an Schizophrenie. Und laut die Mitarbeiter von dem Wohnheim, die bekamen den Eindruck, dass er seine Medikamente nicht mehr so nahm. Deshalb wurde es so angeordnet, im Ambulanz im Krankenhaus zu bringen. Aber er selbst, in seinem Schizophrenie-Welt, wusste nichts, wurde auch nicht vorher benachrichtigt, dass man ihn im Krankenhaus erbringen soll. Er saß in seinem Zimmer, guckte Fernsehen. Und plötzlich, jemand klopfte, als er die Tür aufmachte, sah er drei stämmige Polizisten. Stämmige, das wurde mir von seinem gesetzlichen Betreuer erzählt. Und warum sage ich stämmige, weil die sind älter gewesen und bisschen korpulenter. Und als mein Bruder die drei Polizisten sah, bekam er natürlich Panik und wollte die Tür wieder zumachen. So sind die drei Polizisten mit Gewalt im Zimmer eingegangen. Der Betreuer blieb draußen und konnte das Ganze beobachten. Er sah, wie mein Bruder kämpfte, verstand überhaupt nicht. Und die Polizisten wollten auf alle Fälle ihn fixieren und er verteidigte sich. Und von seinem Betreuer habe ich gehört, dass er plötzlich Blut spuckte vom Nase, vom Mund. Und dann sah auch, wie einer der Polizisten sein Knie auf seinen Hals drückte. Und er versuchte uns das zu illustrieren, indem er diesen Fall, die in Amerika passiert ist mit George Floyd, zu erklären. Sein Zimmer lag am Ende des Flurs. Und neben die Tür sein Zimmer war die Tür, die im Hof ging. Ich habe später erfahren, dass man ihm von seinem Zimmer nur 50 cm bis zum Hof und dann da hat man angefangen die Reanimation. Das heißt, jeder hier kann sich mal vorstellen, wo er schon starb. Ich starb nicht draußen, das war schon drin. Und ich bin ein bisschen zu schnell gegangen. Die drei Polizisten, die drei Stämmige, die haben komischerweise ihn nicht fixieren können. Und einer der drei Polizisten fand es normal, 13 andere Polizisten zu rufen. So sind 16 Polizisten in sein Zimmer eingedrungen. Für so eine ältere, schmächtige und kranke Mensch. Da ist eine große Panne passiert. Große Panne. Und die 16 Polizisten sind reingegangen. Der Betreuer durfte nicht mehr da stehen. Laut ihm, einer der Polizisten sagt ihm, wir brauchen keinen Touristen hier. Er sagte, ich bin kein Tourist, ich bin der Betreuer. Das heißt, ab dem Moment weiß keiner, was im Zimmer passiert ist. Laut die Zeuge, die haben nur gehört, dass einer geschrien hat, er hat mich nicht mehr. So, deshalb sind sie von seinem Zimmer, das ist so eine 3 Meter mal 7, ein Kleinzimmer gewesen, mit so vielen Polizisten drin, und die sind von der Zimmer rausgegangen, 50 cm dann im Hof, und da haben sie angefangen, diese Reanimation zu machen. Laut auch die Zeugen, die da waren, diese Reanimation ist über 20 Minuten gegangen, obwohl, wie ich vorher gesagt habe, Krankenwagen war da, so viele Leute, die Kenntnisse gehabt haben, sowas zu machen. Und warum spreche ich vom Krankenwagen? Weil die hätten so viel Zeit nicht verlieren können, sofort im Krankenwagen und Krankenhaus. Aber es ist nicht so gegangen. Die haben so viel Zeit da vergoldet, am Ende, es hat als Konsequenz, dass mein Bruder gehirntot im Vivantes Spandau gelandet ist und von da, 4 Tage später, dann eben in der Charité mit der Abteilung 102, Intensivstation für Neuro Chirurgie gebracht wurden, wo ich dann hinfand. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute von Heim, die sahen mich jede Woche da. Ich musste meinen Bruder nicht nur besuchen, aber helfen, weil er schon Eltern war, 64, und er hat nicht mehr diese Kraft, ein Sixpack von irgendwo zu Fuß in ihr Zimmer zu kommen. So kam ich öfter mit dem Auto, um ihn für solche Kleinigkeiten zu helfen. In diesem Heim, die wussten schon längst, wer ich war, und die hatten alle meine Adresse, Telefonnummer und sogar meine E-Mail-Adresse. Obwohl diese Straftat am 14. passiert ist, ich wurde nur am 21. angerufen und nicht von dem Betreuer des Wohnheims, nicht von seinem gesetzlichen Betreuer, aber von dem Oberarzt, Dr. Wolf, um mich zu sagen, hier liegt deine Angehörige, weil er deine Telefonnummer unterschreibt. Das ist auch etwas, die ich nicht verstehe, wieso so mehr als eine Woche, um mich zu erklären, dass meine Bruder sterben im Krankenhaus liegt. Ich habe eine Menge Fragen bekommen, zum Beispiel über diese Straftat. Ich muss es wiederholen, sagen, das ist unsere Polizei. Wir haben nur diese Polizei. Und diese Polizei ist nicht als Institution rassistisch. Nein, ich wurde in vielen Büros empfangen für dieses Problem und viele, die ich wurde dort so herzlich empfangen, sogar Adressen von Weißenring, Lechau und so. Ich habe es von den Kripo-Beamten bekommen. Ich will, und das betone ich, dass die Leiter unserer Polizei sich kümmern, um zu sehen, was für Mitarbeiter sie da ausbildet und was tun, um die Polizei von solchen Skandalen ein bisschen zu befreien. Ich bedauere es sehr, dass mein Bruder, der schon krank war, nicht natürlich gestorben ist und musste uns verlassen durch solche Panne. Für mich ist das eine Riesenpanne. Ich kann nicht verstehen, dass drei Polizisten losgehen gegen einen alten Mensch und dann später noch 13 andere Hilfe erbeten. Das verstehe ich nicht. Es muss da untersucht werden, um zu verstehen, um zu sehen, um zu kapieren, warum ist diese Panne passiert. Wenn nicht, dann sind wir alle in Gefahr, weil jeder, der in irgendeinem Büro sitzt und irgendein Textil trägt, die wir Uniform nennen, und weil wir alle irgendwie und irgendwo diese Disziplin gelernt haben, wenn wir diese Uniform sehen, müssen wir respektvoll die Person, die das trägt, behandeln. Das muss uns nicht wie ein Bumerang zurückkommen, nur weil einer verrückt ist. Für gleich in seiner Kindheit gemobbt warst und dachte, wenn ich jetzt eine Uniform trägt, dann kann ich alles, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, mal zurückschießen. Solche Leute haben keinen Platz in unserer Polizei. Und ich bin der Meinung, dass sowas auch passiert ist. Das ist nicht normal. Und ich stimme zu, was Herr Wibler auch letztes Mal auch verlangt hat, dass erstmal die 16 Polizisten suspendiert werden müssen, damit diese Justiz ein bisschen frei arbeiten kann. Und ich kann auch nicht so richtig akzeptieren, dass die 16 Polizisten noch weiter arbeiten. Das geht nicht. Die haben einen großen Pfanne gemacht. Der Richter seine letzte Entscheidung auf dich legt. Mehr im Moment kann ich nicht sagen. Was wichtig ist bei dem Fall, wir sind jetzt ungefähr einen Monat, nachdem der Fall passiert ist. Und niemand von uns hat davon erfahren. Selbst er hat eine Woche später davon erfahren und danach hat niemand davon erfahren. Aber wir wissen es heute, weil es Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass eine Lobby quasi für Menschen, für die Opfer von Polizeigewalt und eine Beratungsstelle. Reach Out und COPE, die Kampagne für die Opfer von Polizeigewalt. Und da haben wir den nächsten Redebeitrag. Ich würde hier nur ein paar Sätze zu diesen ganzen Ereignissen, die wir nicht nur mit ihm haben, sondern allgemein so viele Morde passiert, darüber zwei, drei Sätze sagen. Am Anfang wurde gesagt, wenn ständig Menschen umgebracht werden, dann vielleicht klickt es bei uns, dass es ein System haben muss. Wieso immer wieder passiert das? Und wir glauben das nicht, dass es immer wieder zufällig passiert, sondern zufällig passiert, welche Menschen, die schwarze Menschen, die Migrantinnen und Migranten und etc., die diskriminierte Gruppen. Warum passiert das? Weil vielleicht ist das in den Köpfen der Institution reingekommen, dass die Menschen, die beteiligt sind, die Menschen diese Menschen umbringen, das heißt diese Uniformierte, wenn sie umbringen, dann passiert denen am Ende gar nicht. Zwei, drei, vier Wochen lang werden wir vielleicht hier stehen, woanders stehen, demonstrieren, reden, schreien und danach werden wir alle unsere Energie verlieren und vielleicht eine Beratungsstelle macht irgendwas ein halbes Jahr lang, unterstützt die Familie und dann ist es alles vorbei. Wir werden nie wieder davon reden. Ihr wisst ja, wir seit ungefähr 6 Jahre lang kämpfen wir für Gerechtigkeit, für Hossam Fadel. Ist nichts passiert. Alle Gerichte haben, Staatsanwälte haben alles eingestellt. Also wir haben so wenig Instrumente in der Hand, juristische Instrumente in der Hand, dass wir überhaupt diese Mörderbande vielleicht öffentlich vor dem Gericht zu bringen und die dann in der Öffentlichkeit im Gerichtssaal verantworten müssen, die Frage antworten müssen von Anwältinnen und Anwälten, Fragen antworten müssen, dass nicht nur sie selbst erfahren, was sie getan haben, untereinander besprechen und untereinander sich verteidigen bzw. schützen und die Oberen, deren Bosse dann auch Unterstützung leisten in verschiedener Weise, sondern dann werden wir alle hören können, was sie getan haben, was sie nicht getan haben. Zum Beispiel, wie viele Menschen überhaupt waren da? Wie viele uniformierte Polizeibeamten waren da? Wie viele Sanitäter waren da? Wie viele Ärzte dort waren? Und ich weiß, dass es nicht ein oder zwei oder drei. Ich weiß aus verschiedenen Quellen, dass dort 16, 17 oder 18 Polizeibeamten da waren, Beamtinnen. Und da waren auch 4, 5, 6 Sanitäter, Täterinnen und dann auch noch Ärzte waren da. Ein oder zwei Ärzte waren auch da. Und die haben alle zugeschaut. Die haben alle zugeschaut, wie ein schon gestorbenen Menschen so eine Inszenierung gemacht wird, zu animieren. Obwohl eigentlich musste das ganz klar sein, dass die Polizeibeamten wussten, dass er gestorben ist. Und trotzdem haben sie so getan. Und da waren nicht nur diese uniformierten Menschen, sondern da waren auch viele, also ich würde nicht sagen viele, aber 6, 7, 8 zivil angekleidete Menschen, die drumherum gelaufen sind und stehen geblieben sind, angeschaut haben, die müssen auch als Zeuge dann vor dem Gericht aussagen. Aber das Problem ist ja, nicht nur die Polizei, die das vertuschen wollen, die diese ganze als eine Panne oder was auch immer deklarieren wollen, einen Unfall deklarieren wollen, weil sie gegen einen kranken Menschen so umgegangen sind, sondern die haben große Helfershelfer, das sind die Staatsanwälte. Die Staatsanwälte werden das nicht zulassen, dass dieser Fall vor dem Gericht ankommt. Genauso wie alle anderen Fälle, wo die Staatsanwälte sofort einstellen, dann kämpft die Familie bzw. Freunde, unterstützende Menschen, kämpft für eine Wiedereinstellung, Wiederaufnahme von diesem Fall und sagt, okay, dann ist, es sollte dann über, von Staatsanwaltschaft zu Oberstaatsanwalt gehen, Generalstaatsanwaltschaft gehen und die sollen dann anders entscheiden. Aber nein, das passiert nie. Ob das unterste Ebene von Staatsanwaltschaft oder oberste Ebene, die gehören alle gemeinsam gegen die migrantische Menschen, die schwarze Menschen, machen sie eine Gruppe. Das ist wirklich so traurig, dass am Ende passiert gar nichts. Und durch diese Art von Nicht-Sanktionierung der Polizeibeamtinnen und Beamten, die in solchen Fällen involviert sind, bekommen sie noch mehr Mut. Mir passiert gar nichts. Aber das ist ja auch nicht nur Mord. Mord passiert nicht jeden Tag. Glücklicherweise passiert nicht jeden Tag. Aber die brutale Umgangsweise der Polizei mit Menschen, die diskriminierte Menschengruppen, passiert das jeden Tag auf der Straße, in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Wohnung, überall passiert das. Und auch denen, also müssen sie auch nicht fürchten, dass sie eines Tages vielleicht eine Strafe bekommen. Und das ist der Grund, warum wir denken, dass wir weiterhin immer wieder kämpfen müssen, damit diese drei Gruppen, die zusammen gegen uns sind, gegen Menschen, die rassialisierte Menschen sind, zum Beispiel Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, die müssen so weit gebracht werden, dass sie nicht mehr vertuschen können, dass alle diese Fälle in der Öffentlichkeit gesprochen wird und dann sieht die Öffentlichkeit. Mir geht es nicht darum, danach wir sagen, was der Richter für ein Urteil sprechen soll, sondern wenn es in der Öffentlichkeit gesprochen wird, dann gibt es wenig Möglichkeit, das zu vertuschen. Ich danke für euch. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten von einer Kundgebung, die am 13. Oktober auf dem Kreuzberger Oranienplatz stattgefunden hat, am Denkmal für die Opfer von Polizeigewalt. Denn die Polizei hat Anfang Oktober Kupa Ilunga Metab Mutombo ermordet, beziehungsweise erst im Krankenhaus seine Verletzungen erlegen, die er schon einige Tage vorher von ihnen erhalten hatte. Und wir hören einige Beiträge, die auf dieser Gedenkkundgebung zu hören waren. Gehen wir zu dem Teil über, wo Gruppen und Initiativen, die schon lange zu diesem Thema arbeiten, zu Wort kommen. Und da möchte ich das Wort als allererstes direkt wieder an meinen Co-Moderator Aziz abgeben, der hier heute nämlich auch für Migrantifa sprechen wird und genau die strukturelle Ebene, die gerade schon angerissen wurde, noch mal ein bisschen stärker beleuchtet für uns. Ich habe ehrlich gesagt, normalerweise, wenn ich spreche, schreibe ich alles auf. Ich möchte ganz genau wissen, was ich sage, wie ich sage und auch angemessen sprechen. Ich habe gemerkt, ich habe diese Rede schon zigmal geschrieben. Ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht, um das zusammenzufassen. Aber wir treffen uns alle paar Monate hier oder woanders und sagen eigentlich immer wieder das Gleiche. Die erste Frage, die wir uns durchaus stellen können, die schon so sehr im Raum lag, ist, wie konservativ dieses Denken ist hier. Warum schicken wir, es ist eine Pflicht, die Polizei zu rufen in bestimmten Situationen, in solchen Heimen? Der Mann wollte seine Medikamente nicht nehmen. Warum schicken wir uniformierte, bewaffnete Leute dahin? Es macht keinen Sinn. Niemand von uns würde sich jetzt hinsetzen. Wir kriegen eine Aufgabenstellung und die Aufgabenstellung ist, diesen Mann dort zu unterstützen. Das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft. Warum sind wir so fucking konservativ, dass wir es nicht hinkriegen, eine andere Idee hinzukriegen, als dort uniformierte, bewaffnete Leute hinzuschicken? Es macht keinen Sinn. Einige Gruppen haben gesagt, es war Rassismus, weil sie Erfahrungen damit haben aus der Vergangenheit. Mutombo hat uns gesagt, es ist ihm wichtig, dass wir das nicht einfach direkt als Rassismus claimen. Und wir wissen auch nicht, ob da jemand eine rassistische Sache gesagt hat oder rassistisch gehandelt hat. Aber es ist gar nicht so wichtig, weil es sind nicht nur schwarze Menschen, die betroffen sind. Es sind nicht nur migrantische Menschen, die betroffen sind. Es sind nicht nur Obdachlose, die betroffen sind. Es sind nicht nur Transpersonen, die betroffen sind. Es sind so viele Gruppen, die vulnerabel sind, wo man denkt, die können sich nicht wehren, wo dann immer wieder übertreten wird, wo dann immer wieder reingehauen wird. Und das Wichtige ist zu verstehen, für alle Gruppen, nicht nur den eigenen Kampf zu kämpfen. None of us are free until all of us are free. Wir müssen auch verstehen, dass das System Polizei ein sehr patriarchales System ist. Wie können wir Sicherheit herstellen? Das ist die Frage. Und die Ministerien und Ausschüsse und etc. pp., die werden eigentlich seitdem es diese Bundesrepublik gibt, immer mit SPD-Leuten und CDU-Leuten besetzt. Da sind sie immer drinnen. Und es ist eine zutiefst patriarchale Vorstellung, die sich da durchgesetzt hat. Nämlich Angst als Mittel für Sicherheit immer zu haben. Oder zumindest Angst in der Hinterhand. Jetzt gibt es immer die Idee, naja, aber wenn wir jetzt hingehen, das sind ja nur so Bad Apples. Das sind ja immer nur so Einzelfälle. Das sind ja nur so schlechte Beispiele. Aber man muss verstehen, dass wir können keine Polizisten so ausbilden, dass sie das können. Das ist nicht deren Aufgabe. Das sind bewaffnete Einheiten, die andere Aufgaben haben. Im Notfall, und da bin ich nicht so naiv, muss man vielleicht manchmal mit Gewalt eingreifen. Aber in den allermeisten Fällen ist das nicht nötig. Warum jedes Mal, wenn eine obdachlose Person oder eine drogenabhängige Person oder sonst was ist, werden bewaffnete Leute hingeschickt. Die können nichts machen dort. Die können die wegschicken, die können die einsperren, die können eine Anzeige erstatten. Das alles kostet also das billigste Argument, aber das alles kostet Geld. Ja? Die Leute werden weggesperrt für Geld, die Leute werden, die werden ausgestattet mit Geld. Das ist die ganze, das ist alles, also die Mittel sind da. Aber es macht halt einfach keinen Sinn, dort solche Leute hinzuschicken. Die brauchen Leute aus der Verwaltung. Die brauchen Sozialarbeiter. Einige sind hier, habe ich heute getroffen. Sehr gute Arbeit, die immer machen. Aber wir brauchen Sozialarbeiter auf den Straßen, und zwar viel mehr. Wir brauchen Psychiater auf den Straßen. Wir brauchen Verwaltung, die zu den Leuten hingeht und die Sachen einfach klärt. Aber man kommt einfach nicht auf eine andere Idee, als immer wieder durch Angst die ganze Sache irgendwie regeln zu wollen. Durch Gewalt. Das ist eine zutiefst patriarchale Vorstellung, die ist einfach nur scheiße. Wir haben gleichzeitig in der Pflege richtigen Notstand, richtig krassen Notstand. Die heulen abends, wenn die vom Job wieder nach Hause kommen. Die sind fertig. Die haben nicht die Kapazitäten, all das hinzukriegen. Und dann, ich weiß nicht, in Berlin haben wir wie viel tausend neue Polizisten? Wir haben wieder eine SPD, die regiert. Und wieder haben wir unglaublich viele neue Polizeistellen. Und die ganzen Leute, die gestreikt haben etc., die werden abgefrühstückt mit irgendeinem Klatschkonzert. Wir brauchen endlich Mittel in den ganzen Pflegeinstitutionen und all dem. Da muss es hinfließen. Das sorgt für Sicherheit. Und zwar für alle und nicht für wenige. Und auch nochmal, um das klar zu machen, das ist ein kapitalistisches Prinzip. Es ist so, dass wir Institutionen haben in unserer Gesellschaft, die dafür sorgen sollen, dass wir beim Arbeiten in der Wertschöpfungskette nicht gestört werden. Psychiatrien, Altenheime, Kindergärten, all diese Institutionen, die dafür da sind, dass wir unseren ganz persönlichen liberalen Verwirklichungstraum erleben können und dann irgendwie unglaublich viel Geld für Sachen ausgeben, die wir eigentlich gar nicht wollen, weil es irgendeine Werbung irgendwas einbläut. Wir müssen mal klarkommen, dass diese ganze Systematik, indem wir unsere Probleme weggeben an die Polizei, auch ein Problem von uns ist, von unserer liberalen Vorstellung, von dem, wie wir uns verwirklichen wollen. Und deswegen machen wir als Migrantifa den Ansatz, dass wir nicht hingehen und irgendwas fordern von diesem Staat. Wir glauben nicht mehr an diesen Staat. Wir gehen auch nicht hin und wollen irgendwie, dass da jetzt irgendwas umgesetzt wird. Sondern es wird Zeit, dass wir uns in den Communities selber organisieren. Dass wir etwas aufgeben von diesem billigen Traum, der am Ende nicht schmeckt. Ich glaube, ich belasse es dabei. Yalla, yalla. Dankeschön. Wir haben gesagt, es sind die Gruppen, die keine Lobby haben, wo Systeme drüber herfallen. Systeme wie die Polizei oder andere Kontrollsysteme, mit denen wir in Schach gehalten werden. Viele Menschen sind in Deutschland in den Gefängnissen und auch weltweit in den Gefängnissen. Und es hört sich, wir denken, wir haben keine politischen Gefangenen. Aber auch hier und auch weltweit, aber auch hier gibt es politische Gefangene. Ich nehme mal nur zum Beispiel die kurdischen Geschwister, die wegen dem Migranten, dem Asylpakt mit der Türkei hier hinter Schloss und Riegel gehalten werden, weil die dort im Widerstand sind gegen ein despotisches System. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. So. Aber Deutschland hält diese Leute hier gefangen. Und diese Leute brauchen eine Lobby. Die brauchen Leute, die für sie aufstehen. Auch ein Mensch, der lange gekämpft hat, ist Mumia. Und als nächstes spricht Free Mumia zu uns mit einem beispielhaften Fall zu diesem Thema. Hallo, wir danken für die Einladung. Have Black Lives ever mattered? Diese Frage drängt sich auf angesichts dieses erneuten Todesfalls. Wir trauern Nkuba Ilunga Meda Mutombo, der heute vor einer Woche am 6. Oktober 2022 seinen Verletzungen erlegen ist. Es schmerzt, dass der Liste der Todesopfer der Polizei ein weiterer Name hinzugefügt wurde. Wir sind wütend, dass Tötungen wie von Christi Schwundeck in Frankfurt am Main oder von Mariam Dessar in Aschaffenburg und Uri Diallo in Dessau zu den Akten gelegt werden. Wir danken den Gruppen Reach Out für Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und COP, der Kampagne für die Opfer rassistischer Polizeigewalt, für die Organisation dieser Kundgebung, für die schnelle Reaktion. Wir danken allen Gruppen und allen Einzelpersonen, die sich heute und in Zukunft in Trauer und in Wut organisieren. Wir stehen an eurer Seite und kämpfen mit euch, denn gemeinsam sind wir stark. Mumia Abu-Jamal schreibt in seinem Buch Have Black Lives Ever Mattered, Zitat: Erst kürzlich habe ich eine erstaunliche Statistik gelesen, ein Vergleich zwischen US-amerikanischer und britischer Polizeibrutalität. In einem einzigen Monat, dem März 2015, tötete die Polizei in den USA 111 Menschen. Demgegenüber steht, dass diese Zahl höher ist als die aller Menschen, die in Großbritannien seit dem Jahr 1900 getötet wurden. Deutlicher noch, im gesamten Jahr 2013 eröffneten britische Polizisten dreimal das Feuer. Niemand wurde getötet. Dieser Kontrast ist ungeheuerlich. Zitat Ende. Die Frage ist, wird dies unsere neue Realität? Wo wollen wir hin? Und was können wir tun, damit jeder einzelne Tod, der durch die Polizei und die Justiz verursacht wird, aufgeklärt und geahndet wird? Wie können wir weitere Tötungen verhindern? Lasst uns gemeinsam aufklären, die Namen und die Geschichten der getöteten Menschen wieder und wieder und wieder erzählen und Gerechtigkeit für sie fordern. Nur gemeinsam können wir erreichen, dass der Polizei Ressourcen und Befugnisse entzogen werden. Und nur gemeinsam können wir ein System überwinden, in dem schwarze Leben nicht zählen. Vor einer Woche sagte Angela Davis genau an dieser Stelle: Polizei und Gefängnisse sind nicht reformierbar. Sie müssen abgeschafft werden. Let's do that. Black Lives Matter. Defund and abolish prisons, the police and the racist power structures. Danke. Dankeschön und auch vielen Dank für eure Beharrlichkeit und eure langwierigen Arbeit. Soweit eine kleine Auswahl der Reden, die auf dem Oranienplatz am 13. Oktober zu hören waren, in Gedenken an Kuba Ilunga Metap Mutombo, der von Berliner Polizisten so schwer misshandelt wurde, dass er am 6. Oktober im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben ist. Wer weitere Informationen und aktuelle Informationen, wie das weitergeht, zu diesem Fall haben möchte oder auch zu anderen, der schaut am besten auf allen Online-Kanälen von Reach Out Berlin nach, denn die haben das sehr gut dokumentiert und sind da auch dran. Also Reach Out Berlin im Internet für weitere Infos. Der 10. Oktober ist zum einen der weltweite Tag gegen die Todesstrafe und zum anderen der weltweite Tag der indigenen Bevölkerung auf dieser Erde. Und in Berlin waren drei Vertreterinnen der Indigenen aus den USA unterwegs. Die hatten eine Europa-Rundreise gemacht und besuchten am 10. Oktober Berlin, um sich für Leonard Peltier einzusetzen und Unterstützung für den politischen Gefangenen, der seit 1976 unter ganz ähnlichen Bedingungen wie Mumia Abu-Jamal verurteilt wurde und seitdem in Haft sitzt, ähnlich wie Mumia, sehr schwer gezeichnet ist von dieser Haft, sehr schwer krank ist, dringend freigelassen werden muss. Und wenn man sich mit den Details seines Verfahrens beschäftigt, dann nimmt es schon fast den darauf folgenden Beitrag vorweg, wo es um die Juristerei bei Mumia Abu-Jamal geht. Ihr hört im Folgenden ungefähr 10 Minuten Eindrücke von einer Kundgebung, die bei ihrem Besuch am 10. Oktober vor der US-Botschaft stattfand. Und da wird eigentlich alles gesagt, was es Dringendes und Wichtiges im Augenblick zu Leonard Peltier zu wissen gibt. Deswegen haben wir das gar nicht weiter kommentiert und ihr hört selbst. Wir sind angereist hier auch aus dem Rhein-Main-Gebiet von einer dortigen Leonard Peltier Support Group und einer Unterstützergruppe für Menschenrechte Indigener. Und wir haben heute drei Gäste aus den USA. Und was könnte besser passen an einem Tag gegen Todesstrafe und an einem Tag der Indigenen weltweit, dass wir hier heute drei Vertreterinnen des Indigenen Amerikas begrüßen können. Carol Goki, Lorna Knight und Jean Roach. Und sie werden sich selbst auch gleich noch einmal vorstellen. Ich sage noch ein paar Worte zu Leonard Peltier. Dieser Mann ist am 12. September 78 Jahre alt geworden. Von diesen 78 Jahren sitzt er mittlerweile fast 47 Jahre in Haft. Und es ist eindeutig mittlerweile klar, dass seine Verurteilung, seine Festnahme und seine anhaltende Haft einer der größten Justizskandale des 20. und 21. Jahrhunderts in den USA sind. Mittlerweile scheint diese Klarheit wohl auch bis in die Reihen der Regierenden in den USA hineinzureichen. Die Demokratische Partei hat vor ein paar Tagen beschlossen, die Freiheit des Gefangenen zum Parteiprogramm zu erklären. Senatoren setzen sich für ihn ein, ganz viele Kongressmitglieder. Es tut sich wieder erwarten jetzt endlich auch etwas auf der politischen Ebene in den USA. Und deswegen sind die drei Gäste auch in Europa, um Unterstützung einzuholen aus anderen europäischen Staaten. Und da gab es ja in der Vergangenheit auch schon viel Erfolg dahingehend, dass das italienische Parlament und das belgische Parlament und auch das Europaparlament sogar zweimal Resolutionen verabschiedet hat, dass dieser Mann, der zu Unrecht verurteilt worden ist, endlich aus der Haft entlassen wird und dass der Gerechtigkeit endlich Genüge getan wird. So, und nun gebe ich erst einmal das Mikrofon weiter an Jean Roach. I'd like everybody to know that today is Indigenous Peoples Day. That's how we celebrate. We're here for Leonard Peltier, who's been in prison for 47 years in America. We'd like to get support for him from anybody, and everybody can write to the President Biden and ask for his freedom. Thank you. Thank you for coming. This is Carol Goki with the Rise Up for Peltier Coalition, along with the International Leonard Peltier Defense Committee, and we are here in support of Leonard Peltier's immediate release. He's a 78-year-old elder who has been made to sacrifice his life for 47 years for the wrongdoings of the government of the United States of America. He is an innocent man that has been sitting in a maximum security prison in the United States for crimes that he did not commit. We have proof that he has not committed them. The United Nations has put a support letter out in support of his immediate release. Pope Francis has supported his immediate release. All the Democrats in the United States support his release. So we're asking you if you could please come up and get some literature from us. We can tell you how you can help us. And you think you might not be able to do anything, but you can. You can help us. You can sign a postcard. We can send it to the president. We need international support. We need to get this man home. His health is wavering. And we cannot allow him to die in prison a martyr. Thank you. Ja, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, in ganz wenigen Worten. Jede und jeder hier auf dem Platz, wo immer auch Mensch herkommt, aus Deutschland, aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Ukraine, aus Mexiko, wherever you're coming from, wenn du für Menschenrechte bist, dann wirst du dich auch für dieses Schicksal interessieren. Und damit unterstützt ihr eine weltweite Bewegung. Bislang haben ganz viele Leute sich eingesetzt für Leonard Peltiers Freiheit. Nelson Mandela, Bischof Tutu, Michail Gorbatschow, die heutige Innenministerin der Vereinigten Staaten, Deb Haaland, viele Künstler wie Neil Young, Carlos Santana, John Lennon, Ringo Starr, eine endlose Liste von Namen, Hollywood-Stars, Wissenschaftler, NobelpreisträgerInnen, Und. Es ist die größte prominente Sammlung von Unterstützern, dennoch bringt sie den Mann nicht in die Freiheit. Die Frage ist, warum? weil damals seine Verurteilung und seine Anklage gestützt wurde durch manipulierte Beweise durch das FBI. Und das FBI ist kein einfacher Gegner und es ist für das FBI nicht leicht einzugestehen, dass sie den falschen Mann in den Knast gesteckt haben, dass sie Beweise manipuliert haben, dass sie das ganze Verfahren manipuliert haben. Der damalige aufsichtsführende Staatsanwalt James Reynolds, der dafür gesorgt hat, dass Leonard Peltier 1977 verurteilt und in Haft genommen wurde, hat heute an Joe Biden wieder geschrieben, lassen Sie den Mann frei, er ist unschuldig, ich bin verantwortlich, den falschen Mann seit 47 Jahren in Haft zu haben. Ich habe mich bei Leonard Peltier dafür schriftlich entschuldigt, aber das ist kein Ersatz für seine sofortige Freiheit. Also wenn selbst Richter und Staatsanwälte, die an dem Verfahren beteiligt waren, heute sagen, wir haben den falschen Mann. Maybe it's easy to understand the petition or the postcards. Es ist wirklich ganz, ganz einfach, Stifte liegen hier. Kommt, informiert euch, redet auch hier mit unseren indigenen Gästen aus den USA, mit Gene Roth, mit Carrie Gokey und mit Lona Knight. Es ist eine einzigartige Chance, bevor sie morgen zum Parlament nach Paris weiterfahren. Gestern hatten sie noch Termine in Rom. Europa wacht auch auf und unterstützt die Forderung Free Leonard Peltier. Now! Free Leonard Peltier! Now! Leonard Peltier is a Native American Anishinaabe from Turtle Mountain Indian Reservation. We're here because we came looking for human rights. He's been a political prisoner for 47 years. We need support from others that can help us with our campaign to free him. We've uncovered evidence through the Freedom of Information Act that proves Leonard Peltier's innocence. Two of his co-defendants went to trial and were acquitted on a basis of self-defense. They attacked our camp in Oglala and set Leonard Peltier up as a scapegoat after his co-defendants were acquitted. We want justice, it's real simple, and human rights. Thank you. Ja, für alle, die noch gar nicht wissen, wer ist Leonard Peltier? Wir haben am 12. September 1944 in der Turtle Mountain Reservation geboren worden ist. Der aufgewachsen ist in einem rassistischen System, von seiner Familie zwangsentfernt wurde, in eine Internatsschule gesteckt wurde, dieser überlebt hat und der sich später dann im indigenen Widerstand und den Menschenrechtsbewegungen der indigenen Nordamerikas angeschlossen hat, dem American Indian Movement. Warum ist er inhaftiert? Am 26. Juni 1975 rasen zwei FBI-Agenten in ein Schutzcamp, das das American Indian Movement zum Schutze älterer Familien aufgebaut hat. Warum muss man alte Familien schützen? Weil eine korrupte Stammesregierung eine Todesschwadron bewaffnet hat, mit Waffen des FBI und der Polizei oder mit Unterstützung dieser Institutionen, um traditionelle Lakota und auch junge aufbegehrende Indigene zu unterdrücken. Und vor allem bei den Älteren gab es sehr viele Morde, Morde an traditionellen Familien, Morde an jungen AIM-Aktivisten. Alles unter den Augen des FBI und der Polizei. Es war also eine Frage der Zeit, dass die Situation eskaliert. Am 26. Juni 1975 rasen zwei FBI-Agents mit einem ungekennzeichneten Fahrzeug und ohne Uniform in dieses Schutzcamp, das speziell für eine Familie aufgebaut worden war. In dieser Zeit, in der so viele Menschen dort ermordet worden sind, durch Unbekannte, durch die sogenannten Guardians of Oglala Nation, entstand dann sofort eine Gegenreaktion, man dachte, es sei ein neuer Überfall, eine neue tödliche Attacke gegen eine alte Familie und es gab einen Schusswechsel. Dabei ist ein junger indigener Aktivist erschossen worden durch einen Polizisten und dann sind auch beide FBI-Agenten bei dem Schusswechsel verstorben. Später hat man drei Leute vor allem deswegen angeklagt, Bob Robidoux, Dino Butler und Leonard Peltier. Gegen die Erstgenannten hat ein cleverer Richter erkannt, die Beweise, die vorgelegt wurden, sind a. nicht ausreichend, sind nicht stimmig, scheinen manipuliert, gefälschte Aussagen zu haben, alles basierend auf Fälschung des FBI. Und zweitens haben die Indigenen von Selbstverteidigung Anspruch genommen und deswegen hat er sie freigelassen. Ronald Peltier wurde ein halbes Jahr später in Kanada festgenommen, vor einem eindeutig als Rassisten bekannten Richter gestellt, in einem auch als rassistisch bekannten Gericht und zu zweimal lebenslänglich verurteilt, obwohl es tatsächlich keine wirklichen Beweise gegen ihn gab und alle Beweise, die für seine Unschuld sprachen, nicht berücksichtigt werden durften oder off the record sind. Das ist eigentlich der Hintergrund seiner anhaltenden Inhaftierung. Heute sagen selbst die Richter, nein, er war gar nicht der Täter. Er weiß vielleicht, wer es war, aber man hat das Strafmaß auf zweimal lebenslänglich gelassen. Heute ist dieser Mann schwer krank. Er ist 78 Jahre alt, 47 Jahre in Haft. Und es ist höchste Zeit, dass diese Ungerechtigkeit, diese schreiende Ungerechtigkeit beendet wird. Gegen diese Form von schleichender Todesstrafe, wie sie genannt worden ist, wir uns erheben, hier, anderswo, überall und überall auf der Welt, wo Menschen unter solchen Bedingungen inhaftiert werden oder überhaupt inhaftiert werden, als politische Gefangene, als soziale Gefangene, als Kriegsgefangene. Freiheit für Leonard Peltier, free Leonard Peltier. Lasst Leonard Peltier nicht im Knast sterben. Don't let him die in prison. Ich hatte in der letzten Sendung angekündigt, dass wir uns heute schwerpunktmäßig mit Mumia Abu-Jamal und dem Gerichtstag, der am 26. Oktober stattfand, befassen würden. Das können wir leider nicht tun, denn der ist noch gar nicht so lange her. Es wird noch viel ausgewertet, es werden das Urteil gelesen. Aber einige Sachen lassen sich jetzt schon mit Sicherheit sagen. Deswegen sage ich heute erstmal nur im Kurzen die Ergebnisse und wie es weitergeht. Und vertiefen werden wir das dann in der kommenden Sendung dann. So, was ist da passiert? Zunächst einmal, es gab eine Riesenkundgebung vom Gericht. Früh morgens um 8 haben sich dort phasenweise bis zu 200 Menschen versammelt und haben die Freiheit von Mumia Abu-Jamal gefordert. Drinnen im Gerichtssaal sah es so aus, dass anders als sonst der Gerichtsraum diesmal sehr stark von Unterstützern Mumia Abu-Jamals besetzt war. Früher hat ja die Polizei immer durch Nebeneingänge zusammen mit den Gerichtsdienern geguckt, dass alle Sitzplätze dort besetzt sind, wenn ein gerichtlicher Vorgang um Mumia ist, sodass nur ganz wenige Angehörige und vielleicht Mitarbeiter der Verteidigung, die nicht mit auf der Verteidigungsbank sitzen, dort noch Platz gefunden haben. Das war diesmal anders, es war auch Presse zugegen. War schon mal erfreulich. Weniger erfreulich war der Inhalt der Verhandlung. Die Richterin Lucretia Clemens eröffnete das Verfahren eigentlich damit, dass sie sagte, sie hat schon eine 31-seitige Ablehnung von Mumias Antrag auf ein neues Verfahren geschrieben. Sie wird aber trotzdem heute beide Seiten hier noch reden lassen und ihn dann 20 beziehungsweise 10 Tage Einspruchsfrist zugestehen, in denen sie sich nochmal äußern können. Ansonsten wird ihr Beschluss rechtskräftig. Und das war natürlich erstmal ein Schock für alle Beteiligten, weil eine Verhandlung, die schon vorher entschieden ist, natürlich wenig Hoffnung lässt auf einen positiven Ausgang des Tages. Worum ging es denn im Einzelnen? Es wurde nochmal von der Verteidigung Mumias präsentiert, dass es rassistische Manipulation seines Juryverfahrens gegeben hat. Das ist ziemlich eindeutig aufgrund von Funden aus den 6 Boxen, die 2018 von der Staatsanwaltschaft endlich an Mumias Verteidigung und Gericht übergeben worden waren. Vorher waren die seit seiner Verhaftung 1981 zurückgehalten worden. Das sind Kisten voller Unterlagen. Da ist zum Beispiel ein Zettel gefunden worden, Notizzettel des damaligen Staatsanwaltes, der hinter jedem potenziellen Jurorin oder Juror Black or White, also B or W geschrieben hatte, um dann später in seinen Begründungen, in seinen Strikes systematisch afroamerikanische Geschworene aus der Jury zu kriegen. Das deckte sich damals mit einer gängigen Praxis in der Staatsanwaltschaft Philadelphias und wahrscheinlich nicht nur da, denn sie sagten, was in einem Tape eines Mannes namens Jack McMahon sehr gut zu erkennen ist, ein Trainingstape, was er für Staatsanwälte damals produziert hat in den 80er Jahren. Afroamerikanerinnen sind nicht so leicht zu überzeugen von Aussagen der Polizei, weil ihre Lebensrealität eine andere ist. Wenn, willst du nur sehr, sehr Alte in der Jury sitzen haben, keine jungen Leute, keine jungen Männer vor allen Dingen oder junge Frauen, die den täglichen Rassismus, die Stop and Search und das Racial Profiling permanent erleben, die sind oft nicht geneigt, Aussagen der Polizei einfach so zu glauben und hinterfragen Dinge eher. Solche Leute willst du als Staatsanwalt nicht in deiner Jury haben. Genau das hat in Mumias Verfahren stattgefunden, ist nach geltender US-Rechtsprechung eigentlich ein Grund für ein neues Verfahren. Und da gibt es die sogenannte Batson Issue. Batson war ein Mann, der das 1986 zuerst vom US Supreme Court durchklagen konnte. US-Recht ist ja Präzedenzrecht. Jetzt sagt die Richterin aber, ja, er hätte das halt viel früher vorbringen müssen. Allerdings hat er einige dieser Beweise, die es jetzt gibt, damals gar nicht in der Hand. Aber das hat die Richterin nicht interessiert. Sie hat gesagt, das ist natürlich ein Punkt mit der rassistischen Manipulation der Juryauswahl. Das ist sehr bedenklich. Und sie wird dafür nochmal einen extra Gerichtstermin einfädeln, ansetzen. Der ist am 16. Dezember diesen Jahres, also kurz vor Weihnachten wird der stattfinden, wo es allein um diese Frage nochmal gehen soll. Und sie hat aber gesagt, sie glaubt trotzdem nicht, dass es deswegen ein neues Verfahren gibt, weil man müsse berücksichtigen, was seit dem Präzedenzfall von 1986 an folgender Rechtsprechung gelaufen sei, und sie verlangt von Mumias Verteidigung, dass sie alle diese Fälle berücksichtigen, um dann trotzdem noch herleiten zu können, dass es auch in diesem Fall eine Neuverhandlung rechtfertigt. Also sie sagt im Prinzip, aus formalen Gründen können wir gar nicht über die eigentlichen Inhalte, nämlich den Rassismus in der Juryauswahl, reden. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit, das ist so eine Frechheit, dass es einem fast den Atem stockt. Und ältere Unterstützerin von Mumia Abu-Jamal waren zwar auch deprimiert über diese Aussage, waren aber gleichzeitig nicht überrascht, weil sie sagen, es gibt halt die sogenannte Mumia-Exception, die Mumia-Ausnahme, die ist ja sprichwörtlich schon in der Rechtsgeschichte von Pennsylvania, von dem US-Bundesstaat. Denn immer wenn es um Grundrechte geht, gerade in Bezug auf Rassismus oder das Recht, nicht rassistisch diskriminiert zu werden, dann machen sie bei Mumia Abu-Jamal Ausnahmen. Für ihn gelten diese Rechte anscheinend nicht. Es ging aber auch noch um weitere Beispiele, die eigentlich ebenso haarsträubend sind. Es konnte der Verdacht nicht ausgeräumt werden, dass einer der Hauptbelastungszeugen, ein Taxifahrer namens Robert Schobert, der nachweislich gar nicht am Tatort war, aber im Verfahren ausgesagt hat, dass er dort gewesen wäre, Geld versprochen bekommen hat für seine Aussagen. Es gibt einen dokumentierten Schriftwechsel, in dem er den Staatsanwalt nach dem Verfahren fragt, where is my money, wo bleibt mein Geld? Das hat die Richterin einfach abgelehnt, sagt, es ist ja gar nicht geklärt, ob er nicht vielleicht hier eine Fahrkosten oder Berufsausfall-Unterstützung haben wollte. Das ist für sie überhaupt gar kein Grund, das jetzt weiter zu verfolgen. Da hat sie sich voll und ganz auf die Argumentation der Staatsanwalt verlassen. Das gleiche gilt für eine andere Hauptbelastungszeugin, die auch nicht am Tatort war. Eine damals Sexworkerin namens Cynthia White, die in der Gegend anschaffen gegangen ist, aber in der Nacht anscheinend, so jedenfalls deuten viele Hinweise darauf hin, gar nicht an dem Tatort war, die aber natürlich vulnerabel und erpressbar war von der Polizei, denn Prostitution war in der Zeit streng verboten in der Gegend. Die hat auch ausgesagt, dass sie Mumia als Todesschützen gesehen hätte, allerdings erst nach viermaligen Verhören durch die Polizei. Im ersten Verhör sagt sie, sie hat eigentlich gar nichts gesehen. Und so ändert sich das im Laufe der Verhöre, bis sie sagt, was die Polizei hören wollte. Das hat sie dann im Gerichtsverfahren wiederholt. Und im Nachhinein hat der Staatsanwalt dann ich glaube knapp 20 Fällen, in denen sie Strafverfahren laufen hatte, sich an die dortigen Staatsanwälte gewendet in den anderen Verfahren und sie gebeten, sie doch irgendwie zuvorkommend zu behandeln oder diese Verfahren einzustellen und so weiter und so fort. Also es hat offensichtlich ein Handel stattgefunden für diese Zeugenaussagen, und diese beiden Zeugenaussagen sind Kernaussagen der Verurteilung des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal, der Zeit seines Lebens oder jedenfalls seit seiner frühen Teenagerjahren massiv gegen Rassismus, tödliche Polizeigewalt und Unterdrückung und Ausbeutung in den USA angegangen ist, mit journalistischen Mitteln, das muss man dazu sagen, und der dafür bis heute festgehalten wird. Es hat, als das draußen vor dem Gericht bekannt wurde, waren die Leute sehr wütend, sehr betroffen. Sie haben angekündigt, am 16. Dezember wieder vor dem Gericht zu stehen, und sie haben aber auch angekündigt, dass der 9. Dezember, das ist ja schon eine Woche zuvor, ein globaler Aktionstag sein wird. Das ist ein Freitag, das ist nämlich der 41. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal. Der sitzt dann 41 Jahre in Haft. In diesem Zusammenhang möchte ich Hörerinnen und Hörer in Berlin darauf hinweisen, dass es auch in Berlin eine Demonstration geben wird, und zwar um 18 Uhr abends von der Weltzeituhr am Alexanderplatz und dann zur US-Botschaft. Diese Demonstration also am 9. Dezember. Wir werden aber vor dieser Demonstration noch Zeit haben, das hier ausführlicher in der Sendung zu behandeln. Wir hoffen, dass wir irgendwann mal positivere Dinge berichten können, aber dieser Tag war wirklich ernüchternd und hat gezeigt, dass die White Supremacy in den USA well and functioning ist und absolut fest im Sattel sitzt, zumindest wenn es um Kritiker und Langzeitgefangene wie Mumia Abu-Jamal geht. Unsere Sendung ist vorbei. Tschüss, bis in 2 Wochen. My name is Mumia Abu-Jamal.